Ja, jetzt ergänze ich meine Nachricht noch. Und zwar insofern, dass die Helfer deutlich merken, dass die Polizei, die Feuerwehr, das THW, wie die Behörden, nenne ich jetzt mal alle heißen, gerne würden, aber nicht dürfen. Ihnen fehlen Einsatzbefehle. Und wir haben hier unzählige Erfahrungen sammeln können, wie Polizisten fast vor Scham, vor Peinlichkeit am liebsten diesen Fragen aus dem Weg gegangen wären, weil die Menschlichkeit war zu sehen. Die Menschlichkeit, dieses in den Gesetzen gebunden sein im System und nicht handeln dürfen, wenn wirklich Not am Mann ist. Bei der Feuerwehr gestern Abend oder ja, heute Morgen um 2:30 standen die zusammen mit 50 Leuten und haben immer noch auf Einsatzbefehle gewartet. Durften nichts helfen, außer wenn irgendwo jemand zu bergen wäre oder ein Helfer sich verletzt. Das heißt, das dürfen sie. Die Polizei ist zuständig eben auch für jene, die noch als vermisst gelten, dann einzugreifen oder für etwas weiterzugeben, was technischer Natur ist. Reifen platt gefahren, Öldruckanschlüsse kaputt etc. Solche Sachen, Firmen vermitteln. Allerdings, dass sie Leute abweisen, ist wirklich so, auch bei uns. Sie bekommen die Befehle, das haben wir hier erfahren müssen, dass Landwirte einfach wieder nach Hause geschickt worden sind mit Stromaggregaten, mit Maschinen aller Art, die gerne helfen wollten, aber wo es hieß, es wäre genug da, aber es war keiner da. Diese Sachen sind, nachdem wir hier Ordnung gemacht haben, aufzuarbeiten und vielleicht an einer anderen Stelle Ordnung zu machen. So viel sage ich jetzt schon. Was den Zusammenhalt hier betrifft, der Menschen, ist unglaublich, was die Menschen selbst sich organisieren. Die Betroffenen, die Opfer, genauso wie die Helfer. Und in welcher Geschwindigkeit es vorangeht. Auf direktem Wege, nämlich der Menschlichkeit. Ohne diesen ganzen Behördenwahnsinn. Corona spielt hier gar keine Rolle. Das scheint wie weggespült worden zu sein. Ich sehe jetzt das positiv an. Und so werde ich jetzt weitermachen. Bemerkenswert ist noch, dass man in genau den Gebieten, wo geräumt wird, wenig bis gar kein Handyempfang hat, fährt man ein paar hundert Meter weiter. Jetzt funktioniert es auch wieder. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Und was wir als Gesellschaft, als Menschen miteinander zu leisten imstande wären, ohne diese Bremsen der aufgeblasenen Bürokratie, bekommt man hier gerade eine Vorstellung. Und wenn wir effektiv arbeiten würden, nach dem, was ich die letzten Tage hier erlebt habe, ich glaube, wir hätten mittwochs mittags Feierabend und wüssten gar nicht mehr, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. In diesem Sinne, so sieht es gerade in mir aus. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. In anderen Gebieten kann ich nicht versprechen. Aber in dem Sinne ist auch viel Positives hier entstanden und auch viel Negatives offensichtlich geworden. Danke.